2. A. In der Zeitung steht, durch Roboter verlieren wir unsere Jobs. Das ist doch Unsinn. B. Computer und Roboter gefährden unsere Arbeitsplätze. Was? Durch Roboter verlieren wir unsere Jobs?